Kapitel 9. L'Hommage. Der Abstieg der zweiten Kompanie. Bereits vor dem Massaker vom 13. Juli in Josefow erging der Befehl zur Verlegung der Polizeibataillone im Distrikt Lublin. Der Distrikt war in die Sicherheitszonen Nord, Mitte und Süd unterteilt. Dem Reserve-Polizeibataillon 101 wurde die nördliche Zone zugewiesen, die von Westen nach Osten gesehen die Kreise Pulave, Radzin und Biala-Podlaska umfasste. Oberleutnant Gnades zweite Kompanie wurde für Biala-Podlaska eingeteilt und Gnade stationierte seinen Kompaniestab in der Kreisstadt Biala. Ein Teil des ersten Zuges kam nach Piszczak, der andere nach Tuszkna, beide im südöstlichen Teil des Kreises gelegen, während der zweite Zug nach Wisnice im Süden beordert wurde. Den dritten Zug stationierte man im südwestlich gelegenen Parchev, das heißt genau genommen im Nachbarkreis Radzin. Für den Kreis Biala-Podlaska hatte die Endlösung am 10. Juni 1942 begonnen, als 3000 Juden von Biala nach Sobibor deportiert wurden. Aus kleineren Gemeinden brachte man Hunderte von Juden in die Ortschaft L'Hommage, die auf halber Strecke zwischen Biala und Wisnice lag. Dann wurde die Mordkampagne bis zur Ankunft von Oberleutnant Gnades zweiter Kompanie unterbrochen. Die Juden von L'Hommage waren als Angriffsziel der nächsten Mordaktion vorgesehen, die das Reserve-Polizeibataillon 101 zum ersten Mal gemeinsam mit einer Einheit aus Travniki durchführen sollte. Für das Zusammentreiben der Juden sollte der Großteil der Einsatzkräfte aus den Reihen der zweiten Kompanie kommen, während die Travnikis in erster Linie die Schützen zu stellen hatten. Damit wollte man verhindern, dass die deutschen Polizisten noch einmal der großen psychischen Belastung ausgesetzt wären, die sie in Josefow erlebt hatten. Anfang August wurde eine 15- bis 18-Mann starke Gruppe des dritten Zuges unter dem Befehl von Hauptwachtmeister Heinrich Bekemeyer, Sternchen, direkt in L'Hommage stationiert, einem Ort, dessen Einwohnerschaft je zur Hälfte aus Polen und Juden bestand. Dort verbrachte die sogenannte Gruppe Bekemeyer mehrere ereignislose Wochen. Die jüdischen und die polnischen Einwohner lebten zwar getrennt voneinander, das jüdische Viertel war aber weder eingezäunt noch bewacht. Die deutschen Polizisten waren in der Schule des Judenviertels untergebracht. Am 16. August, erst einen Tag vor der Aktion, erhielt Heinrich Bekemeyer in L'Hommage einen Anruf von Oberleutnant Gnade, der ihm mitteilte, dass am nächsten Morgen Juden umgesiedelt würden und seine Männer um 4 Uhr bereitstehen sollten. Was das bedeutete, war Bekemeyer klar. Am selben Tag beorderte Gnade Leutnant Drucker und Leutnant Scheer nach Biala und informierte sie, angeblich in Anwesenheit eines SD-Offiziers, über den Einsatz, der am nächsten Tag gemeinsam mit der SS durchgeführt werden sollte. Alle jüdischen Einwohner seien zu erschießen. Für den im nahegelegenen Wisnice stationierten zweiten Zug wurden frühmorgens Lastwagen für die halbstündige Fahrt bereitgestellt. Da dem ersten Zug keine Lastwagen zur Verfügung standen, wurden für ihn polnische Pferdewagen requiriert, mit denen die Polizisten die ganze Nacht unterwegs waren. Sie trafen erst am frühen Morgen vor Ort ein. In L'Hommage rief Gnade seine Unteroffiziere zusammen und teilte ihnen mit, dass sie das Judenviertel räumen und die Juden auf dem Schulhof zusammentreiben sollten. Er erklärte ihnen, die Erschießungen würden von Hilfswilligen aus Travniki durchgeführt, sodass diese Arbeit den Polizisten größtenteils erspart bliebe. Aber die Gefangennahme der Juden solle wie gehabt erfolgen. Mit anderen Worten, Kleinkinder sowie Alte, Kranke und Schwache, die nicht so einfach zum Sammelplatz zu führen waren, sollten an Ort und Stelle erschossen werden. Der Aussage eines Gruppenführers zufolge kamen jedoch auch dieses Mal die meisten Kinder zur Sammelstelle mit. Genau wie in Josefow stießen die Polizisten bei dieser Räumungsaktion nicht nur auf Deutsche, sondern gerade auch auf Hamburger Juden. Schon bald reichte der Schulhof als Sammelstelle nicht mehr aus, sodass auch der benachbarte Sportplatz mit einbezogen wurde. Von Erschießungen begleitet war das Zusammentreiben nach knapp 2 Stunden abgeschlossen. Dann zwang man die 1700 Juden von Lomase, sich hinzusetzen und zu warten. Eine Gruppe von 60 bis 70 jungen Männern wurde ausgesondert, mit Schaufeln und Spaten versehen und auf Lastwagen zum Wald gebracht. Mehreren der jungen Juden gelang dabei durch einen Sprung vom fahrenden LKW die Flucht. Einer griff einen deutschen Gruppenführer an, der aber der beste Boxer des Bataillons war und den verzweifelten Angreifer prompt K.O. schlug. Im Wald wurde den Juden befohlen, ein Massengrab auszuheben. In Lomase mussten die totgeweihten Juden und die sie bewachenden Polizisten unterdessen stundenlang warten. Dann marschierte plötzlich, angeführt von einem deutschen SS-Offizier, eine Abteilung von 50 Hilfswilligen aus Travniki in den Ort. »Ich habe noch genau in Erinnerung«, sagte später ein Polizist aus, »dass diese Travnikis sofort nach ihrem Eintreffen Pause machten. Dabei habe ich gesehen, dass sie aus ihrem Gepäck neben der Verpflegung auch Flaschen mit Wodka hervorholten und davon tranken.« Auch der SS-Offizier und Gnade tranken reichlich. Andere Unteroffiziere rochen ebenfalls nach Alkohol, waren aber nicht so offensichtlich betrunken wie die zwei Kommandoführer. Zur Verpflegung erhielten die Polizisten Butterbrote. Als die Grube beinahe fertig war und die Hilfswilligen sowie die Polizisten ihre Mahlzeit beendet hatten, begann der 1 Kilometer lange Todestransport. Einige Polizisten fuhren mit den Pferdewagen zum Wald und bildeten dort eine neue Absperrungskette. Andere marschierten mit Gruppen von jeweils 200 bis 300 Juden dorthin, wobei sie unterwegs jeden erschossen, der zusammenbrach. Da sich dieses Verfahren als zu langsam erwies, wurde beschlossen, alle noch verbliebenen Juden auf einmal zum Wald zu bringen. Dazu sammelte man von den polnischen Dorfbewohnern Stricke ein, band sie zu einem langen Seil zusammen und legte es um die große Gruppe der Juden herum auf den Boden. Dann befahl man ihnen aufzustehen, dabei das sie umgebende Seil aufzuheben und so zum Wald zu marschieren. Wie das vor sich ging, schilderte später Hauptwachtmeister Toni Bentheim. Dieser Abmarsch ging äußerst schleppend vonstatten. Vermutlich wurde an der Spitze zu schnell gegangen und es wurde am Seil gezogen, sodass sich am hinteren Ende eine riesige Traube zusammenballte, sodass kaum einer der Juden einen Fuß vor den anderen setzen konnte. Dadurch bedingt kam es auch zu Stürzen und der Pulk hatte noch nicht den Sportplatz verlassen oder gerade verlassen, als bereits die ersten Gefallenen regulär im Seil hingen und mitgeschleift wurden. Es wurden sogar innerhalb der Traube Personen niedergetreten. Die auf diese Art und Weise gestürzten und hinter der Kolonne liegen gebliebenen Juden wurden nun rücksichtslos vorangetrieben und auch erschossen. Aber auch durch die ersten Schüsse änderte sich die Situation nicht und die hinten zusammengeballte Menschentraube lockerte sich nach vorne kaum auf. Da wir zu diesem Zeitpunkt ohne Einsatzaufgabe waren, bin ich den Juden alleine oder mit einigen Kameraden gefolgt, da ich mir schon gedacht hatte, dass man so niemals vorankommen würde. Als ich nun nach den ersten Erschießungen keine Änderung zeigte, habe ich etwa sinngemäß laut gebrüllt: »Was soll dieser Unfug? Die Stricke weg!« Aufgrund meines Rufs hielt nun der ganze Pulk einschließlich der Hiwis an, die sich meiner Meinung nach recht ratlos nach mir umdrehten. Sinngemäß habe ich ihnen nun nochmals zugerufen, sie seien doch alle bewaffnet, was da der Unsinn mit dem Strick solle. Der Strick weg! Bei meinem zweiten Zuruf ließen nun die Juden den Strick fallen und der ganze Pulk konnte sich unter Formierung einer normalen Kolonne in Bewegung setzen. Ich selbst bin dann zum Schulhof zurückgegangen. Vor Aufregung und Ärger habe ich dann sofort in der Schule einen Schnaps getrunken. Sobald die Kolonne den Wald erreicht hatte, wurden die Juden nach Geschlechtern getrennt und zu 3 verschiedenen Sammelstellen geschickt. Dort mussten sie sich ausziehen. Den Frauen erlaubte man, das Unterhemd anzubehalten, während die Männer an einer Sammelstelle völlig nackt dastanden, an der anderen aber wenigstens die Unterhose anbehalten durften. Einige Polizisten erhielten den Auftrag, die Kleidungsstücke und Wertgegenstände einzusammeln, wobei sie darauf hingewiesen wurden, dass anschließend ihre Taschen kontrolliert würden. Die Juden kamen mit ihren Kleiderbündeln und legten sie zur Durchsuchung auf einen Haufen. Ihre Wertgegenstände warfen sie in eine große Kiste bzw. auf eine auseinandergefaltete Decke. Dann mussten sie sich mit dem Gesicht nach unten auf den Boden legen und wiederum zum Teil stundenlang in der sengenden Augustsonne warten. Bei Oberleutnant Gnade handelte es sich den meisten Zeugenaussagen zufolge um einen überzeugten Nazi und Antisemiten. Außerdem war er unberechenbar, manchmal freundlich und zugänglich, dann wieder brutal und bösartig. Wenn Gnade getrunken hatte, zeigten sich seine schlimmsten Charakterzüge noch deutlicher, und nach allem, was bekannt ist, war er an jenem Nachmittag in Lomase sinnlos betrunken. In Polen hatte er sich vollends zum Trinker entwickelt. Im Bataillon war aber die wachsende Abhängigkeit vom Alkohol nichts Ungewöhnliches. Ein Polizist, der sich nicht am Trinken beteiligte, sagte später aus, dass die meisten der anderen Kameraden lediglich aufgrund der vielen Judenerschießungen so viel getrunken haben, da ein derartiges Leben nüchtern gar nicht zu ertragen war. Wenn schon nicht mit seinem großen Alkoholkonsum, so stach Gnade doch zumindest mit dem sadistischen Charakterzug ab, den er in Lomase zum ersten Mal offen zeigte. Im Herbst hatten er und seine Leute noch den Nachtzug aus Minsk genommen, um nicht in die Erschießung der Juden verwickelt zu werden, die sie aus Hamburg dorthin gebracht hatten. Auch in Josefow war Gnade im Vergleich zu seinen Offizierskameraden nicht durch besonders sadistisches Verhalten aufgefallen. Dies änderte sich im Wald von Lomase, als er den Juden bei der Fertigstellung des Massengrabs zusah und sich beim Warten etwas Unterhaltung verschaffen wollte. Noch bevor die Erschießungen begannen, hatte sich Oberleutnant Gnade etwa 20 bis 25 ältere Juden herausgesucht. Es waren ausschließlich Männer mit Vollbärten. Diese alten Männer ließ Gnade auf dem Platz vor der Grube robben. Bevor er ihnen den Befehl zum Robben gegeben hatte, mussten sie sich entkleiden. Während die Juden nun völlig nackt robbten, schrie Oberleutnant Gnade in die Gegend: »Wo sind denn meine Unterführer? Habt ihr noch keinen Knüppel?« Daraufhin sind dann die Unterführer an den Waldrand gegangen, haben sich Knüppel geholt und schlugen nun kräftig mit diesen Knüppeln auf die Juden ein. Als die Vorbereitungen für die Erschießungen abgeschlossen waren, begann Gnade, Juden von den Entkleidungsstellen zur Grube zu jagen. Die Juden wurden gezwungen, in kleinen Gruppen durch ein lichtes Spalier von Wachposten, die etwa 30 bis 50 Meter von den Entkleidungsstellen zum Grab zu laufen. Auf drei Seiten der Grube war die Erde zu Wellen aufgeworfen worden, während die vierte eine leichte Böschung bildete, die Juden hinuntergetrieben wurden. Betrunken und aufgeregt, wie die Hilfswilligen waren, erschossen sie die Juden anfangs gleich am Eingang zur Grube. Es hatte zur Folge, dass die ersten toten Juden den Einstieg versperrten. So gingen dann einige Juden in die Grube hinein und zogen die Leichen vom Einstieg weg. Alsbald wurden die Juden in größeren Mengen in die Grube hineingetrieben und die Hiwis hatten nun Aufstellung auf den aufgeworfenen Wellen genommen. Von dort aus erschossen sie die Opfer. Mit jedem neuen Schuss füllte sich die Grube weiter. Die nachfolgenden Juden mussten nun selbst auf die zuvor Erschossenen steigen, beziehungsweise später sogar klettern, da die Leichen innerhalb der Grube fast bis zum Grubenrand aufgetürmt waren. Die Hilfswilligen, die in vielen Fällen mit der Flasche in der Hand dastanden, wurden genau wie Gnade und der SS-Offizier immer betrunkener. Während Oberleutnant Gnade mit seiner Pistole vom Erdwall ausschoss, wobei er mehrmals Gefahr lief, in die Grube zu stürzen, war der SD-Offizier genau wie die Hiwis in die Grube hineingegangen und schoss von hier aus, da er sich infolge seiner Trunkenheit nicht mehr auf dem Wall gehalten hätte. In der Grube stieg das mit Blut vermischte Grundwasser bald so weit an, dass es den Hilfswilligen bis über die Knie reichte. Mit zunehmender Trunkenheit fielen die Schützen einer nach dem anderen aus. Gnade und der SS-Offizier machten sich deswegen gegenseitig Vorwürfe und schrien einander dabei so laut an, dass es jeder im Umkreis von 30 Metern um die Grube hören konnte. Der SS-Offizier brüllte: »Ihre Scheißpolizisten schießen überhaupt nicht!« Worauf ihm Gnade entgegnete: »Gut, dann müssen eben meine Leute schießen!« Leutnant Drucker und Leutnant Scheer riefen daraufhin ihre Unteroffiziere zu sich und gaben ihnen den Befehl, weiter Erschießungskommandos zu bilden und die Exekutionen genau so durchzuführen, wie es die Hilfswilligen vorgemacht hatten. Hauptwachtmeister Herger zufolge lehnten die Unteroffiziere deren Methode allerdings ab, da das Grundwasser in der Grube bereits über 50 Zentimeter hoch stand. Außerdem lagen bereits im ganzen Grubenbereich bzw. schwammen im ganzen Grubenbereich Leichen umher. Als besonders schrecklich habe ich in Erinnerung, dass auch viele der erschossenen Juden bei der Exekution gar nicht tödlich getroffen waren und trotzdem ohne Abgabe von Gnadenschüssen von nachfolgenden Opfern zugedeckt wurden. Die Unteroffiziere beschlossen, die Exekution so fortzusetzen, dass jeweils zwei Erschießungskommandos auf gegenüberliegenden Seiten der Grube Aufstellung nahmen. Die Juden mussten sich am Grubenrand in Reihen hinlegen und wurden dann von den Polizisten erschossen, die auf dem gegenüberliegenden Erdwall standen. Alle drei Züge stellten mehrere je 8 bis 10 Mann starke Kommandos, die einander nach 5 oder 6 Schüssen ablösten. Nach etwa 2 Stunden wurden die vom Alkohol betäubten Hilfswilligen geweckt und setzten die Erschießungen dann anstelle der deutschen Polizisten bis gegen 19 Uhr fort. Die Arbeitsjuden, die man bis dahin verschont hatte, schaufelten am Ende die Grube zu und wurden dann ihrerseits erschossen. Unter der dünnen Deckschicht des überfüllten Massengrabs war immer noch Bewegung. Der erste und zweite Zug kehrten noch am selben Abend in ihre Unterkünfte zurück, während die Gruppe Bekemeyer in Lomase blieb. Einige Tage später durchkämmte sie das Judenviertel noch einmal. Die Polizisten kontrollierten die Keller der Häuser, suchten unter den Holzböden nach Verstecken und nahmen noch einmal 20 bis 30 Juden fest. Bekemeyer erstattete Gnade telefonisch Meldung und der ordnete die Erschießung der Gefangenen an. In Begleitung von 3 oder 4 polnischen Polizisten brachten Bekemeyer und seine Leute die Juden zum Waldrand, zwangen sie, sich auf den Boden zu legen und töteten sie dann mit einem Genickschuss, wobei sie wiederum das Bajonett als Zielhilfe benutzten. Alle schossen mindestens einmal, manche zweimal. Mit der Beerdigung der Leichen wurde der polnische Bürgermeister beauftragt. Das Reserve-Polizeibataillon 101 hatte damit zum zweiten Mal bei einer Aktion über 1000 Menschen erschossen, doch das Massaker von Lomase unterschied sich von dem in Josefow in mehrfacher Hinsicht. In Lomase scheinen viel mehr Fluchtversuche unternommen worden zu sein, vermutlich weil auch die jungen, kräftigen Arbeitsjuden nicht verschont blieben und sich die Opfer von Anfang an deutlicher über das ihnen zugedachte Schicksal im Klaren waren. Obwohl sich die Juden im zweiten Fall noch stärker anstrengten, zu fliehen oder sich zu verstecken, war das Tötungsverfahren im Vergleich zu dem improvisierten und ungeübten Vorgehen in Josefow diesmal weit effizienter. Mit nur rund einem Drittel der Schützen benötigte man zur Ermordung von noch mehr Juden, 1700, nur etwa halb so viel Zeit. Außerdem wurden nun Wertgegenstände und Kleidungsstücke eingesammelt und die Leichen in einem Massengrab verscharrt. Die psychische Belastung war für die Mörder stark reduziert. Die meisten Erschießungen wurden von den Hilfswilligen vorgenommen, die sich nicht erst nach dem Einsatz mit Alkohol volllaufen ließen, um leichter vergessen zu können, sondern gleich von Anfang an betrunken waren. Laut Hauptwachtmeister Bentheim waren seine Leute heilfroh, diesmal nicht schießen zu müssen. Wenn sie die Erschießungen nicht unmittelbar selbst durchführten, hatten die Polizisten offenbar kaum das Gefühl, mit dem Massenmord etwas zu tun zu haben. Nach Josefow erschien es ihnen als relativ harmlos, Juden zusammenzutreiben und zu bewachen, die dann von anderen Beteiligten umgebracht wurden. Selbst die Polizisten, die am späten Nachmittag anstelle der Hilfswilligen die Erschießungen mehrere Stunden lang fortsetzen mussten, erinnerten sich daran keineswegs mit dem gleichen Entsetzen wie an die Vorgänge von Josefow. Dieses Mal standen sich Täter und Opfer nicht paarweise Auge in Auge gegenüber, und so entstand keinerlei persönliche Nähe. In deutlichem Gegensatz zu Josefow konnte sich nur ein einziger Polizist an die Identität eines bestimmten, von ihm erschossenen Juden erinnern. Zur Entpersönlichung des Mordverfahrens kam noch hinzu, dass den Tätern durch die jeweils rasche Ablösung das Gefühl des Pausen- und endlosen Tötens erspart blieb, das in Josefow akut vorhanden gewesen war. Die direkte Beteiligung am Töten war für sie nun nicht nur unpersönlicher, sondern auch begrenzter. Der Faktor Gewöhnung spielte ebenfalls eine Rolle. Da die Männer schon einmal getötet hatten, erlebten sie beim zweiten Mal keinen so traumatischen Schock mehr. Wie viele andere Dinge war auch das Morden etwas, an das man sich gewöhnen konnte. Noch in einem anderen Punkt unterschieden sich die Vorgänge von Lomase deutlich von denen in Josefow. Diesmal hatten die Polizisten nicht die Qual der Wahl, vor der sie durch Trapps Angebot beim ersten Massaker gestanden hatten, auch dies vielleicht eine Art psychische Erleichterung für sie. Wer sich zum Schießen nicht in der Lage fühlte, erhielt diesmal nicht die Gelegenheit wegzutreten, und niemand sorgte systematisch für die Ablösung derjenigen, die offensichtlich zu erschüttert waren, um weiterzumachen. Jeder, der zu den Erschießungskommandos eingeteilt war, kam wie befohlen an die Reihe. Die Schützen mussten daher anschließend nicht in dem deutlichen Bewusstsein leben, dass ihre Tat vermeidbar gewesen wäre. Damit soll nicht gesagt werden, dass den Männern keine Wahl blieb, sondern nur, dass sie ihnen in diesem Fall nicht so offen und ausdrücklich zugestanden wurde wie in Josefow. Wer sich dem Morden entziehen wollte, musste sich schon anstrengen. Zwar hob Hauptwachtmeister Hergert später besonders hervor, dass man bei dem Einsatz nicht erst nach Freiwilligen gesucht habe, sondern praktisch jeder Angehörige der Kompanie mit dem Schießen an die Reihe gekommen sei, doch auch er musste zugeben, dass sich manche der Männer möglicherweise in den Wald verdrückt hätten. Deren Zahl war jedoch anscheinend ziemlich gering. Anders als beim Massaker von Josefow gaben in diesem Fall nur 2 Beteiligte an, dass sie den Erschießungen bewusst auf die eine oder andere Weise aus dem Wege gegangen seien. Georg Kageler erklärte, er habe 2-mal zusammen mit anderen Polizisten Juden aus Lomase in den Wald eskortiert und sich dann mehr oder weniger verdrückt, um einer weiteren Einteilung zu entgehen. Paul Metzger, Sternchen, gab an, zur äußeren Absperrungskette am Waldrand gehört zu haben, die die Juden an einer plötzlichen Flucht von den Entkleidungsstellen hindern sollte. In Josefow habe er sich nach 2 Exekutionen zu den Lastwagen verdrückt, und als in Lomase ein fliehender Jude auf ihn zulief, habe er ihn vorbeigelassen. Oberleutnant Gnade, der zu der Zeit bereits betrunken war, wollte wissen, welcher Posten den Juden hatte laufen lassen. Ich habe mich nicht gemeldet und auch keiner meiner Kameraden hat Meldung erstattet. Oberleutnant Gnade war infolge seiner Trunkenheit nicht in der Lage, die Sache zu übersehen, und deshalb wurde ich auch nicht zur Rechenschaft gezogen. Was Kageler und Metzger taten, war nicht ganz risikolos, blieb für sie aber ohne Folgen. Die meisten Polizisten jedoch scheinen keinerlei Anstrengungen gemacht zu haben, den Exekutionen zu entgehen. In Lomase kam zu der allgemeinen Tendenz, sich dem Verhalten der eigenen Kameraden anzupassen, die Bereitschaft, Befehle zu befolgen, als verstärkender Faktor hinzu. Dies war viel leichter zu ertragen als die Situation in Josefow, wo den Polizisten zwar gestattet worden war, sich persönlich gegen eine Beteiligung am Töten zu entscheiden, ein solcher Schritt aber gleichzeitig bedeutet hatte, sich von seinen Kameraden abzuheben und als schwach dazustehen. In Josefow war durch Trapp nicht nur die Entscheidung freigestellt, sondern auch der Charakter der Aktion bestimmt worden, indem er gesagt hatte, man hätte die Aufgabe, die Juden zu erschießen, nicht aber sie zu quälen und zu schlagen. Wie sehr ihn das Ganze belastete, war dort für alle erkennbar gewesen. Die meisten der nachfolgenden Judenaktionen wurden aber in Kompanie oder Zugstärke durchgeführt und nicht vom ganzen Bataillon. Damit war es nun Sache der Kompanieführer, wie Gnade in Lomasi, und nicht mehr des Bataillonskommandeurs festzulegen, welches Verhalten sie von den Untergebenen erwarteten und befürworteten. Gnades unnötiger und erschreckender Sadismus am Rande des Massengrabs ist nur ein Beispiel für den von ihm in dieser Hinsicht gewählten Führungsstil, doch solche Vorfälle sollten sich bald häufen. Als nach dem Massaker Gnade und der SS-Befehlshaber der Travnikis auf dem Schulhof von Lomase in immer noch betrunkenem Zustand Toni Bentheim begegneten, fragte ersterer: »Na, wie viele haben Sie denn erschossen?« Worauf ihm der Hauptwachtmeister entgegnete, dass er niemanden erschossen habe. Da meinte Oberleutnant Gnade verächtlich: »Kann man auch nicht anders erwarten, Sie sind ja katholisch.« Unter einer solchen Führung und mit Hilfe der Travnikis machten die Männer von der 2. Kompanie in Lomase einen wesentlichen Schritt auf ihrem Weg hin zu abgebrühten Mördern.